好，请问那个最近 X 战警的 嘛？Mit Kind und Kegel ins Kino. Über 50 Kilometer ist Shao Wen Wang gefahren, um mit ihren zwei Kindern im Teenie-Alter und der betagten Oma Zhang von der Stadtgrenze in die City von Shanghai zu fahren. Die Eintrittskarte kostet am Wochenende rund 15 Euro. Der Kinobesuch ist das Prestigevergnügen für Chinas neue Mittelklasse. Auf dem Programm steht The Mermaid, der größte chinesische Boxoffice-Hit aller Zeiten. Eine Meerjungfrau soll einem jungen, gut aussehenden Konzernchef, der mit seinen Industrieanlagen das Meer verschmutzt, die Augen verdrehen, damit sie und ihre Artgenossen überleben können. The Mermaid ist eine Mischung aus Öko-Thriller, Fantasy-Film und romantischer Komödie. Spannung, Herzschmerz und Klamauk. Von 6 bis 80 Jahren ist für jeden etwas dabei. Über 92 Millionen Zuschauer wollten den Film bisher sehen. Komödien, Action-Spektakel, Historienfilme, Martial-Arts-Filme. Das Genre-Kino boomt auf den chinesischen Leinwänden. Dennoch gibt es kein Erfolgsrezept für einen Hit, so die Produzentin Ivy Ho aus Hongkong, die sich mit ihrer Firma auch in China etablieren möchte. Each film is different. Jeder Film ist anders. Was heute an der Kinokasse funktioniert, muss nicht unbedingt auch noch Monate später funktionieren. Die Popularität der Genres ändert sich permanent. Was man aber feststellen kann, ist, dass das Publikum in China immer jünger wird. Die meisten Besucher sind mittlerweile zwischen 19 und 25 Jahre alt. Noch vor 3 Jahrzehnten war das chinesische Kino eine ideologische Lehranstalt. Filme wurden dazu genutzt, die Lehren von Mao auf der Leinwand zu feiern. Doch im neuen China denkt man eher an das Kapital. In allen Provinzen entstanden Filmstudios, man warb erfolgreiche Hongkong-Regisseure wie Chui Hak oder John Woo ab, investierte in die 3D-Technologie. Mit Erfolg. Vor einem Kino in Shanghai steht die Wirtschaftsstudentin Kim Lee mit ihrer Clique. Im Großen und Ganzen ist die begeisterte Kinogeherin mit der Entwicklung zufrieden. Die Qualität des chinesischen Kinos hat sich insgesamt verbessert, gerade auch in technischer Hinsicht. Es gibt auch eine größere Bandbreite von Genres. Ich würde sagen, dass das chinesische Kino auf einem guten Weg ist. Kim Lee geht 2 bis 3 Mal im Monat ins Kino. Sie mag Komödien wie etwa Goodbye, Mr. Loser. Im Mittelpunkt der überdrehten Handlung steht ein erfolgloser Musiker, der nach einem Fenstersturz in seinem Highschool-Körper erwacht. So bekommt er noch einmal die Chance, seine Jugendliebe zu erobern und wird nebenbei zum gefeierten Popstar. Goodbye, Mr. Loser ist die Leinwandadaption eines erfolgreichen Theaterstücks. Durch Mundpropaganda wurde die Low-Budget-Produktion zum Kultfilm. Wing Chun, Ip Man. Eine fast immer sichere Bank auf dem chinesischen Kinomarkt sind Martial-Arts-Filme, gerade wenn sie von Legenden wie dem Kung-Fu-Meister Ip Man handeln, der Bruce Lee die Kampfkunst lehrte. Ihrem Freund zuliebe hat sich Kim Lee auch diesen Film angeschaut. Ansonsten sagt sie, liebe sie es eher melodramatisch, fantastisch und romantisch. Neben einheimischen Produktionen hat Kim Lee zuletzt 2 amerikanische Filme gesehen, den Animationsfilm Finding Dory und den Fantasyfilm Alice im Wunderland 2. Wirft man einen Blick auf die chinesische Top 10, sind ohnehin einige Titel zu finden, die weltweit erfolgreich liefen. Etwa das Dschungelbuch, Angry Birds oder X-Men. Mittlerweile kann man diese Filme auf der großen Leinwand sehen, muss nicht mehr wie vor einigen Jahren auf Raubkopien zurückgreifen oder sie illegal downloaden. Die Quote für ausländische Filme hat sich in den chinesischen Kinos mittlerweile auf 25 Produktionen im Jahr erhöht. Kim Lees Freundin Gong Dang bevorzugt die US-amerikanische Unterhaltung. As for young people like me, we just want to relax or get rid of. Was junge Leute wie mich betrifft, wir gehen ins Kino, um zu relaxen. Wir wollen den stressigen Alltag hinter uns lassen. Und das gelingt mir leichter, wenn ich amerikanische Filme sehe. Maybe American movie can help me to do it better. I think so, yeah.